An jenem Tage wird man im Lande Juda dieses Lied singen, wir haben eine feste Burg. Seinen Beistand macht er zu Mauern und Bollwerk. Öffne Tore, das hineinziehe ein frommes, die treue wahrendes Volk. Die Gesinnung in uns ist fest, du wirst dauerndes Heil gewähren, denn auf dich setzt sie ihr Vertrauen. Vertraut immer da auf Jahwe. Denn ja, Jahwe ist ein ewiger Fels. Denn er hat, die in der Höhe wohnten, niedergestreckt, die hochragende Stadt, indem er sie niederwarf, niederwarf bis zum Boden, sie hinabstieß bis in den Staub. Füße zertreten sie, die Füße der Elenden, die Tritte der Geringen. Der Pfad der Rechtschaffenen läuft in der Ebene, eben ist die Bahn der Rechtschaffenen, die du bereitest. Ja, den Pfad deiner Gerichte, Jahwe, dich haben wir erhofft, nach deinem Namen und deinem Preise verlangte uns. Innig verlangte ich nach dir in der Nacht, ja herzlich ersehnte ich dich in meiner Brust. Denn sobald deine Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner des Erdkreises das rechte Verhalten. Widerfährt den Gottlosen Nachsicht, so lernen sie nicht das rechte Verhalten, so freveln sie in dem Lande, wo es redlich zu handeln gilt, und sehen nicht auf die Hoheit Jahwes. Jahwe, hoch erhoben war deine Hand, sie sahen es nicht. Sie sollen es sehen und zu Schanden werden. Der Eifer für das Volk und das Feuer, das deinen Feinden droht, soll sie verzehren. Jahwe, du wirst uns Heil verschaffen, denn du hast all unser übriges Tun für uns gewirkt. Jahwe, unser Gott, andere Herren als du haben über uns geherrscht. Nur dich allein erkennen wir an, wir preisen deinen Namen. Die Toten werden nicht lebendig, die Schatten stehen nicht auf. Darum hast du sie heimgesucht und hast sie vertilgt und jedes Gedenken an sie vernichtet. Du hast das Volk vermehrt, Jahwe, das Volk vermehrt, hast dich verherrlicht, hast alle Grenzen des Landes erweitert. Jahwe, in der Not suchten sie dich auf, sie ergossen leises Gebet, wenn deine Züchtigung sie traf. Wie eine Schwangere, die nahe daran ist zu gebären, sich windet und schreit in ihren Wehen, so waren wir um deinetwillen, Jahwe. Wir gingen schwanger, wir wandten uns, als wir geboren hatten, hatten wir Wind geboren. Volle Hilfe schafften wir nicht im Lande, und Weltbewohner kamen nicht ans Licht. Möchten deine Toten wieder lebendig werden, möchten meine Leichen auferstehen. Erwacht und jauchzt, die ihr im Staube liegt, denn ein Tau des Lichts ist ein Tau, und die Erde wird die Schatten wieder von sich geben. Wohlan, mein Volk, geh in deine Kammern und schließe deine Türe hinter dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Grimm vorübergeht. Denn Jahwe zieht aus von seinem Ort, um die Missetaten der Erdbewohner an ihnen heimzusuchen. Und die Erde wird das von ihr eingesogene Blut enthüllen und nicht länger die auf ihr Ermordeten bedecken.